Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Die Lästerschwestern, die beste News-Sendung im Influencer-Bereich sind. Für Influencer. Wir sind so Breaking News. Bei uns erfahren die Influencer zuerst, was bei ihnen los ist. So geschehen letzte Woche. Wir haben letzte Woche über die Malwanne is over Party gesprochen, die Platz 2 in den Twitter-Trends in Deutschland war. Und gestern, also diese Woche, haben wir eine Story von Malwanne auf Instagram gesehen, dass sie durch den Podcast erfahren hat, dass das überhaupt gab. Also sie hat das gar nicht mitbekommen. Ja, das war auch irgendwie nachts oder so. Das war nachts in den Trends. Und war dann am nächsten Morgen schon wieder raus. Das kann man ihr nicht verübeln. Aber normalerweise wird man dann doch so häufig verlinkt. Wir sind einfach so relevant, David. Wir sind die Breaking News. Deswegen Grüße gehen raus an Malwanne. Tut uns leid, dass du von uns erfahren musstest, dass du einen Shitstorm hattest. Ja, auch Grüße gehen raus an Montana Black und Unsympathisch TV. Also all die Leute, über die wir heute reden. An Donald Trump. Grüße gehen raus an Donald Trump, der wahrscheinlich auch jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal hört, dass er impeached wird. Ja. Grüße gehen raus, Donald. Also Greetings to you, Donald, muss man ja sagen. Ich glaube, er hat für uns extra Deutsch gelernt, Robin. Ape Crime ist mit dabei, Dagi B ist mit dabei. Heute wird's rund. Wir haben ganz viel. Heute wird man tatsächlich wieder gelästert. Ja, bevor wir dazu kommen, Hashtag Werbung. Kommen wir mal zum Podcast, in dem es noch seriös zugeht. Genau, nie gehört. Dem Podcast von Gelo Revoice mit Katjana Gerz. Ja, da geht's ihr kennt die Prämisse mittlerweile. Sie redet mit Leuten, die Berufe haben, die jetzt nicht so alltäglich sind. Ja, oder Hobbys teilweise, aber ich glaube, die meisten sind Berufe unter anderem. Letztes Mal hatten wir Schatzfinder. Schatzverstecker war das. Das war ja noch absurder. Geisterjäger, Zauberkünstler, Illustrator und eine Sache, von der ich nicht wusste, dass es das gibt, die Hyrox-Weltmeisterin. Also die Prämisse ist ja so ein bisschen, dass man auch von Berufen und Sachen erfährt, von denen man nie gehört hat. In dem Fall war das der Fall. Hyrox ist irgendwie so eine Meisterschaft im Fitness. Aha. Also jetzt nicht so Bodybuilding, sondern so richtig so wer ist fitter? Ja. Über diverse Sachen. Also sehr faszinierend, wer sich das anhören will, das gibt es auf podstars.de/Stimme mit der, ich hätte mal Gelo Revoice nehmen sollen, bevor wir das aufgenommen haben, hätte ich mich nicht versprochen gerade. Mit der unglaublich lustigen Katjana Gerz Podcast-Empfehlung von uns. So, es geht weiter mit der Anfrage der Woche, würde ich sagen. Wir fangen jetzt mal kurz damit an. Wir kriegen neuerdings wieder dämliche Werbeanfragen. Ja. Ich wurde neulich gefragt, ob ich denn nicht eine Haartransplantation nötig hätte. Das wurde ich auch gefragt. Zweimal dieses Jahr sogar. Das ist ein neuer Trend anscheinend. Ich arbeite ja immer noch an dem Video, wo ich alle Placements annehme. Das ist jetzt ein Placement, das konnte ich nicht annehmen, weil sie mir, glaube ich, keine. Ich nehme ja nur Placements an, wo ich auch wirklich was geschickt bekomme. Und das wollten die mir nicht schicken, wohl wer weiß. Und zwar: Hey Robin, ich bin auf der Suche nach Influencern für unsere Kooperation mit Marke XY. Du scheinst authentisch zu sein. Du scheinst authentisch zu sein, weil bin ich ja sehr überzeugend anscheinend. Es geht um einen diskreten und sicheren Shop. Es ist eine Versandapotheke. Und dann kommt die Instagram-Kampagne, die ich hätte machen sollen. Und zwar, es fängt an mit: In medizinischer Sprache sind Erektionsstörungen und Impotenz gleichgestellt. Okay, alles klar. Deswegen finden sie, dass du authentisch bist. Wen kennen wir denn in unserem Portfolio an Influencern, Sieht aus, als hätte er nur Erektionsstörungen. Also, Robin, du siehst authentisch aus. Hier ist unsere Fassadapotheke zum Thema Erektionsstörungen. Und zwar tatsächlich, als zuverlässig haben sich diese Potenzpillen erwiesen mit dem Blablabla-Wirkstoff. Die meisten Medikamente sind doch nicht rezeptfrei. Bei unserem Service, und da habe ich das mal gegoogelt, ist tatsächlich irgendwie so eine Website in einem fremden Land, wo dann irgendein Arzt dir übers Internet Potenzmittel verschreibt, und dann kriegst du die geschickt. Das war meine Anfrage der Woche. Ich bin authentisch für Erektionsstörungen. Vielleicht ein kleines Update, falls ihr jetzt, falls ihr gerne eure Potenzstörung beheben wollt, könnt ihr Robin ja nochmal anschreiben, der ist da der Authentischste. Ich fand das letzte Woche sehr schön. In dieser ganzen Rezo-Debatte haben sich ja, dann hatten wir auch schon gesagt, die klassischen Medien eingeschaltet, unter anderem die Bild. Ah, ja. Die hat nämlich einen Artikel geschrieben: Rezo, Doppelpunkt, ist sein neues YouTube-Video menschenverachtend? Und ich mag einfach, dass die Bild sich herausnimmt, ja, das Wort menschenverachtend über andere Leute in den Mund zu nehmen, während sie alle 5 Sekunden gefühlt einen Artikel online stellen, wo ich das Kotzen kriege. Ja, wo sie nicht nur Hass säen, sondern auch über Leute Dinge schreiben, Leute urteilen. Das fand ich sehr schön, dass die sich da eingeschaltet haben. Die, ja, sind sich auch wirklich für nix zu schade. Ja, wir müssen jetzt gerade auch uns entscheiden, David, ja, wen wir mehr, ja, sie ist verachten, das richtige Wort, wen wir mehr kritisieren wollen. Ja, denn warum? Unsere zwei Lieblings-Podcast-Kandidaten haben miteinander Beef, David. Und jetzt ist die Frage, so ist der Feind deines Feindes ist dein Freund? Also jetzt ist ja, die Frage, sind wir damit jetzt mit beiden befreundet, weil sie sich gegenseitig kritisieren? Und zwar Herr Newstime und Montana Black haben Beef. Wir haben 2019 den Zenit der Lästerschwestern erreicht. Es, ja, kann nicht besser werden. Was passiert ist, ist eigentlich zu blöd, um wahr zu sein. Denn das Thema hätten wir sowieso besprochen diese Woche, muss man sagen. Ja. Weil es einmal rumging. Auch da fand ich es schon dämlich. Aber nun hat Herr Newstime das aufgegriffen. Und dann ist Montana Black auf Twitter ausgerastet. Ja. Und schrieb dann, das ist ja menschlich gesehen ganz schön schwach. Oder wieso hat, ja, also, das geschrieben? Er hat Herr Newstime auf jeden Fall, ich glaube, das Zitat war, und sowas nennt sich News-YouTuber. Ja. Also er fand nicht, dass das gute News war. Er beschwerte sich, dass es darum ging, das Thema besprechen wir gleich, aber er hat quasi Montana Black in ein schlechtes Licht mit dieser News gestellt. Die News ist wirklich nur, er gibt wieder, was passiert ist. Ja, das ist nicht okay, David. Willst du mir gerade sagen, du verteidigst gerade Herr Newstime, David? Ich muss ihn sogar nochmal verteidigen, denn Montana Black kritisiert ihn auch dafür, dass er ja nie die guten Dinge vernewsen würde. Unter anderem zum Beispiel sein Rekord, ja, dass er einer der größten Twitcher. Nicht einer der größten sagen. Er ist der größte. Er hat einen Twitch-Rekord gebrochen. Und dann hat Newsy tatsächlich, das war für den ein Fest. Der, ja, hat dann sofort darauf reagiert und hat geschrieben, ich mache hier A, keine Hofberichterstattung. Und B, hat er eben dann ein Video verlinkt, wo er genau das getan hat. Ja. Wo er nämlich darüber berichtet hat, dass Montana Black eben diesen Rekord geknackt hat. Tja. Das ist für Newsy ja leider immer ein gefundenes Fressen. Und da muss ich sagen, da können, ja, wir, müssen das wir. Das heißt, selbst in diesem Fall gewinnt den Montana der Woche Montana Black. Mist. Hey, ja. Das war das eine Mal, wo der Montana der Woche an jemand anders hätte, ja, gehen können. Wir haben tatsächlich, verdammt, diese Woche mehrere Sachen bekommen, für denen er ihn hätte gewinnen können, weil es gab so 2, 3 Sachen, die er sich erlaubt hat. Aber dieses Mal, und das ist das erste Mal, ja, dass die Community von Montana Black unter Videos, wo Montana Black sich über etwas echauffiert und mal wieder den Fehler bei anderen sucht, statt bei sich selbst, dass sie darunter schreiben, so Monte, ich habe dich immer gemocht, aber jetzt bist du ein Hurensohn. Oder das ist übrigens ein direktes Zitat. Das ist ein Zitat, ja. Ich habe vorhin auch welche gelesen. Du bist ein, ja, ehrenloser Hund. Also, du bist auch kein richtiger Montana Black-Fan, wenn das Wort Hurensohn nicht in jedem zweiten Satz fällt. Oder ehrenlos. Ehrenlos ist halt, aber man muss dazu sagen, nun hat ja auch Montana Black einen Hund, der Ehrenbruder Kylo ist. Also Ehre ist ja. Manchmal muss ich sagen, Tyler Black ist auch schon echt einfach ein cooler Typ. Den kannst du, nee, ist er nicht. Aber du kannst ihn auf eine Bühne stellen und es kann sehr unterhaltsam für beide Seiten sein. Also, ja, und was ist denn jetzt passiert? Ja, also es ist Folgendes geschehen, und zwar Knossi, ein weiterer absoluter Twitch-Liebling von mir. Und Montana. Der neulich die Scheiße zugeschickt bekommen, genau, hat. Um mir das kurz ist der die Scheiße zugeschickt bekommen hat. Oder halt Deutschlands größter Glücksspiel-Streamer. Der und Montana Black, übrigens, der hatte diese Woche auch einen Stream mit Bushido zusammen, wo 100.000 Leute zugeguckt haben. Knossi. Mhm. Aber die beiden, also Montana Black und Knossi, haben sich eine Limo gemietet und haben Zuschauer mit in diese Limo eingeladen und haben das währenddessen gelivestreamt. Ja. Und einer der Leute, die da eingeladen waren, war Leon. Leon ist ein netter Mensch. Der hat das gewonnen. Der war einfach glücklich. Er war ein glücklicher Montana Black-Fan, der das gewonnen hat. Oder vielleicht war er auch ein Knossi-Fan, ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall ein Fan. Und nur viel glücklicher war seine Freundin, die mit durfte. Endlich mal eine Limo zwischen zwei Stars, zwischen Knossi und Montana Black sitzen. Das war nämlich, sie saß in der Limo zwischen den beiden. Der Freund saß rechts neben Knossi. Und Das war für viele schon mal der erste Schuss ins Aus. Wie kann sich die, also ich habe viele Bezeichnungen für sie gelesen, Aber wir bleiben bei Frau. Ja. Wir bleiben bei Frau. Mhm. Wie kann es sein, dass die sich zwischen diese beiden setzt und nicht neben ihren Freund Leon? Ja. Muss man dazu sagen. Das ist sehr eng in dieser Debatte. Häufig ist es halt einfach so, Leute steigen ein in einer gewissen Reihenfolge und dann ist es in diesem engen Ding nicht möglich zu sagen, nee, also jetzt gehe ich noch mal nach vorne. Das würde ich ihr oder den anderen jetzt noch nicht anlassen. Ich finde es sehr gut, dass wir gerade darüber diskutieren, ob sie sich nicht einfach, auch sie hätte sich auch einfach bewusst entscheiden können, hey, ich möchte zwischen den beiden Typen sitzen. So, das ist auch ihr, das hat nichts unbedingt mit der Einstiegreihenfolge zu tun. Nein, Robin, das ist nämlich ein ganz klares Indiz dafür, was die Leute dann danach in tausenden Kommentaren festgestellt haben. Aber da kommen wir gleich zu. Also, was sie festgestellt haben, ist nämlich eigentlich wollte die nur ran an Montana Black. Und Montana Black nur ran an sie. Ja. Denn seitdem trendete der Hashtag Free Leon. Genau, denn Montana Black hat es tatsächlich gewagt, sich mit ihr zu unterhalten. Während ihr Freund im selben Auto saß. Ja. Und die ganze Zeit sitzt dieser Freund da, und das ist die Analyse jetzt von Herrn Newstime. Ich habe mir dieses Video auch angeguckt. Ich finde, der ist einfach, also, das ist jetzt eine Interpretationssache, aber ich finde, der Typ ist halt auch einfach, ich meine, der sitzt da mit halt, er ist ja ein Fan, also er sitzt da mit zwei Leuten, die er offensichtlich, oder einem zumindest, je nachdem, von wem er Fan war, die er anhimmelt und sitzt da halt auf engem Raum in dieser Limo. Und weiß ich nicht, wenn du das gewonnen hast, da gewinnen ja jetzt nicht auch immer die extrovertiertesten Leute unbedingt, vielleicht war er einfach schüchtern, während da auch in einem Livestream gerade live gestreamt wird und sitzt halt da so und spielt so ein bisschen an seinen Händen rum und sitzt halt und sagt halt nicht viel. Aber seine Freundin, die redet mit Montana Black und das. Und zwar durchgängig, also muss man da schon dazu sagen. Geht nicht. Also, erfahren habe ich durch dieses Video, weil uns jemand ein Video geschickt hat, wiederum von InScope 21, der zusammen mit Standard Skill, ich weiß, ganz viele schalten jetzt schon im Gehirn ab. Ja, Standard Skill ist auch ein riesen Streamer, ja, der ganz viel der macht Fortnite und so weiter macht. Müll. Ja. Und sie saßen halt. David, das darfst du nicht immer sagen. Fortnite ist ein legitimes Spiel. Ich kann sagen, was ich will. Das ist ja das Geile an dieser Nummer hier. Du darfst auch nicht mit Frauen reden. Ja. Und das Coole ist, du bleibst einfach so und sagst die Sachen ohne Müll, ich sage mein Wort und die Leute können sich heraussuchen, wessen Meinung sie von uns beiden besser finden. So, jetzt erzähle ich weiter. Und die sitzen da und reagieren quasi auf diesen Livestream und sagen dann, die Alte, wenn ich ihr Freund gewesen wäre, ich hätte da ganz klar, hätte ich die rausgezogen. So, aus der fahrenden Limo. Also sie spulen vor zu zwei Szenen, die tatsächlich so ein bisschen, da muss man sagen, ich verstehe, dass die Community in so einem Moment dann da ihr Zeug rauszieht. Es gibt eine Stelle, da sagt die, wie hieß sie, Laura? Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Laura. Da sagt die Freundin, Montana sagt so, hey, weil es so eng ist, ich kann jetzt hier nicht weiter rutschen, sonst sitzt du hinterher auf meinem Schoß. Und es geht ja nicht. Und dann sagt sie, ja, aber warum denn nicht? Mhm. So, und in meiner Welt, auf meinem Planeten, ist das, wir Engländer sagen Banter. Also einfach so hin und her, ne, man spielt sich den Ball zu und es kann auch mal ein bisschen anzüglicher werden. Aber, also ich muss ganz offen sagen, ich mache sowas ganz häufig, weil du kennst ja meine Art, ne? Auch im Büro spielt man sich hin ab und zu Bälle zu, ob mit Männern oder mit Frauen. Und ich finde das, ich finde das total wichtig, dass man auch mal, frecher dabei wird, so, weil das ist so meine Art. Und wer da mitmacht, super. Wer nicht mitmacht, das erfährt man ja meistens so relativ schnell. Und sie ist aber ein sehr kommunikativer Mensch. Montana ist ein kommunikativer Mensch. Und da entsteht halt sowas. Ich persönlich hätte da jetzt Drama rein interpretiert. Um es nochmal kurz, also von dem, was ich mitbekommen habe von diesem Video, ist das, was kritisiert wird, nicht, also die beiden haben nicht rumgeknutscht, er hat sie nicht irgendwie angefasst, sondern er hat halt so ein paar Sachen gesagt, die als Flirten interpretiert werden können. Und die Leute rasten aus. Also wirklich, das in den Reactions sagen Unge und InScope so, oh, Alter, krass, yo, lachen sich einen Ast ab. Finde ich mindestens genauso bescheuert übrigens. Also was InScope da für Bullshit von sich gibt, ist wirklich kaum zu beschreiben. Aber von dem ich auch erst wieder erfahren muss, jetzt, der hat ja auch einen Reaction-Kanal. Also wer hat mittlerweile keinen Reaction-Kanal? Nichtsdestotrotz. Lästerschwestern 2020 mit unserem neuen Reaction-Kanal, seid dabei. Und es ist halt in dem Fall dann super skurril zu sehen. Sie wird als Superschlampe bezeichnet, er, Montana Black, als ehrenlos. Also so ein Backlash hat der noch, bei all dem, was der sich bis jetzt geleistet hat, hat die Community hat sich nie gedacht so, ach nö, also das bisschen N-Wort sagen, ach ist doch alles cool. Ja, oder hier irgendwie eine Frau auf Twitter beschimpfen. Ja, aber das machen sie ja alle. Und in den Kommentaren Fall, ja, schreiben auch, sie ja. alle, ey, hoffentlich hat Leon die Bitch abgeschossen. Oder die Olle muss mal richtig also Schläge angedroht bekommen. Und ich dachte so, ey, alles, was ist passiert, ist, dass sie sich unterhalten. Zugegebenermaßen, es gibt eine Stelle, da sagt Montana Black, die ist vielleicht noch am ehesten kritisch. Da sagt sie, es geht irgendwie um Alkohol. Und dann meint er so, ey, wir müssen dich mal mit Russenede verkuppeln. Und dann meint sie, ja, aber ich habe doch schon einen Freund. Okay. Und da, also Inscope rastet in dem Moment aus. Robin, du musst an deinen Reaction Skills arbeiten. Ja, und die Community schreibt da, boah, die Stelle ist ja die krasseste von allen. Und ich dachte so, ja, gut, das, ich meine, hat er vielleicht einfach vergessen, dass ihr Freund, der eigentliche Gewinner ist, daneben sitzt. Also ich so. Er hat mittlerweile einen eigenen Reaction-Stream gemacht, Montana Black. Also ich dachte jetzt der Leon. Leon hat da jetzt eine Karriere draus gestartet. Leon, über Leon schreiben alle, dass er hoffentlich die Alte abgeschossen hat. Schießt die. Die Alte. Ja, das ist wirklich der Wortlaut, der sich da hört. Es ist wirklich, also das ist das, was wir jede Woche sagen. Dieser Wortlaut, den Montana Black und Co. ja vorgeben, in dem Fall auch Standardskill und Inscope 21, der wird von den jungen Kids aufgegriffen. Ja. Deswegen sind Frauen dann nur noch Olle, Alte, Bitches. Wir hatten eigentlich genau das gleiche Thema neulich, als Marcel hier war, vor zwei Folgen, also Marcel Skorpion. Er war ja hier und seine Freundin Sunny Loops, die hat jetzt in zwei Fällen schon mal in fiktionalen Inhalten als Schauspielerin jemanden geküsst. Und die Community ist ausgerastet. Marcel, wie kannst du deiner Freundin erlauben, einen anderen Mann zu küssen? Wie kann das sein, Marcel? Und in dem Fall ist es ja genauso. Wenn Leon wie die Dame auch immer heißt, cool miteinander sind, dann ist sowas nicht grenzüberschreitend. Weil die Grenzen legen ja beide in ihrer Beziehung selber fest. Montana Black hat dazu einen Stream gemacht, da sagt er die üblichen Dinge. Sehr witzigerweise sagt der eine Seite, die ich total absurd finde, natürlich trifft ihn keine Schuld. Weil wir haben 2019, also es kann ja mal passieren, ist ja auch gar kein Ding. Er sagt dann einige Sätze später, wenn das seine Freundin gewesen wäre, hätte er das nicht erlaubt. So, was? Also in einem Satz stellst du fest, es war gar nichts, warum regt ihr euch alle so auf? Und im nächsten sagt er, seine Freundin hätte durch den. Aber sagt er nicht Dorf auch an einer Stelle, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Hat er nicht auch an einer Stelle irgendwie sowas wie, ich bin ein Mann, was soll ich tun oder sowas? Das sagt er auch in seinem Reaction-Stream, ja. Ich bin ein Mann, was soll ich tun? Also, er sagt es mit so, natürlich, wenn eine Frau ihn anflirtet, trifft ihn ja keine Schuld, wenn er dann reagiert. Also ich glaube, das ist wie so ein. Das ist seine Welt. Das ist das Montana Black-Paradoxon. Das ist wie so ein altgriechischer Philosoph. Auf der einen Seite bin ich ein Mann und es kann nicht sein, dass meine Freundin mit anderen Männern redet, aber ich bin ja auch ein Mann, das heißt, ich kann mit allen anderen Frauen reden. Außerdem haben wir 2019, da ist alles erlaubt, außer es geht mir auf den Keks, dann ist es nicht mehr erlaubt. Ich werde kritisiert, dann ist alles doof. Also es ist wieso. Ja. Also für alle, die geistig jetzt abgeschaltet haben, das war der Montana der Woche. Mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Es war einer der, auf der Montana-Skala, das müssen wir auch mal es ist ja schon eigentlich kein großer Skandal. Wir haben ihn ja fast ein bisschen verteidigt gerade. Dass ich Herrn Newstem und Montana Black in einer Folge mache. Sowohl Montana Black als auch Herrn Newstem, also eigentlich hat keiner der beiden den Montana der Woche verliert. Weißt du, wer ihn verdient hat? Damit wir jetzt auch intellektuell ein höheres Level kommen, Donald Trump. Donald Trump ist der Montana Black der Woche. Der wird nämlich jetzt tatsächlich. Das ist wie bei Rezo, der neulich als Casey Neistat von Deutschland bezeichnet wurde. Nein, andersrum. Casey Neistat wurde als der Rezo Amerikas bezeichnet. Ja, Donald Trump ist der Montana Black Amerikas. Der Montana Black Amerikas, das ist Donald Trump. Der wurde nämlich jetzt impeached. Der hatte ja auch einen eigenen Twitch. Beziehungsweise er wurde noch nicht impeached, aber das Impeachment-Verfahren wird jetzt tatsächlich eingeleitet. Wir haben lange nicht mehr über Trump gesprochen und ich hätte sehr häufig sehr gerne von dir mal gewusst, weil du verfolgst es ja immer noch sehr, sehr eng. Ich würde gerne mal von dir hören, was glaubst du, was jetzt passiert? Also ich glaube, das, was passiert, ist relativ offensichtlich. Also um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also Donald Trump hat sich vor seiner Wahl und nach seiner Wahl so einiges an Dingen erlaubt, die jetzt mal so, würde ich mal sagen, aus der Sicht von allen anderen Menschen, die nicht in den USA leben, ein bisschen skurril ist und teilweise halt auch schon so ansatzweise oder vollkommen kriminell. Rund 30% könnt ihr davon auch in den letzten zwei Jahren Leicestershire nachverfolgen. Und letztendlich ist das, was ihm aber jetzt, na, so sei es jetzt irgendwie mit Steuern-Sachen oder mit Russland-Sachen und so weiter, das ist alles halt so ein bisschen schwammig und schwierig, aber inzwischen sind ja irgendwie 10 Leute oder so im Gefängnis, die vorher bei ihm im Stab gearbeitet haben oder als im Wahlkampf irgendwie beteiligt waren. Und jetzt ist aber schon seit längerer Zeit sind die Anhörungen auch öffentlich und die werden in Amerika auch groß im Fernsehen übertragen, wo es um den Fall geht, der ihm wohl jetzt zum Verhängnis wird von all den anderen Dingen, die da irgendwie schon passiert sind, nämlich der Ukraine-Skandal. Nämlich, dass Donald Trump angeblich, oder es ist eigentlich nicht angeblich, es ist ich finde das mal blöd, weil Journalisten sagen da immer angeblich, weil es ja nicht bewiesen ist, aber ich glaube, wir können uns erlauben zu sagen, weil es lässt es so sehen, als gäbe es sozusagen eine Gegenseite, aber die gibt's nicht. Also Donald Trump hat der Ukraine gesagt, ihr kriegt von uns kein Geld mehr für eure militärische Hilfe, da ging es glaube ich um 400 Milliarden oder sowas, wenn ihr nicht Joe Biden den größten politischen Konkurrenten, den er quasi in den USA gerade auf der Demokratenseite sieht, der, glaube ich, neben Bernie Sanders der einzige von den zwei möglichen demokratischen Kandidaten sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr, ist krass, dass es schon nächstes Jahr ist, bei seiner Wiederwahl gegen ihn antreten wird. Und hat also quasi sein politisches Amt als Präsident missbraucht für seine politische Karriere zur Wiederwahl. Also da hat das Amt ausgenutzt und die Macht des Amtes ausgenutzt, um sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. Und der Präsident sollte ja nicht sozusagen im Sinne der Person Donald Trump handeln, sondern im Sinne seines Amtes für die Vereinigten Staaten. Und das hat er in dem Fall nicht getan. Das ist so witzig, dass das immer wieder passiert, weil der ja zum Beispiel auch immer wieder sein politisches Amt nutzt, um Bücher seines Sohnes zu pushen. Ja, oder seine eigenen Hotels zu promoten oder irgendwelche Events sogar in seinen Hotels stattfinden zu lassen und also auf Steuergelder in seinen eigenen Golf-Resorts unterwegs zu sein, etc., etc. Aber das ist jetzt tatsächlich der Fall, wo es halt, weil eben aber auch Whistleblower das öffentlich gemacht haben und jetzt tatsächlich auch in diesem Anhörungsverfahren Leute, die eigentlich auf Donald Trumps Seite stehen sollten, nämlich Leute, die er selber ins Amt geholt hat, gegen ihn ausgesagt haben, dass er das so gemacht hat. Also haben ausgesagt, ja, Donald Trump hat dieses Quid pro quo so haben wollen. Und Nancy Pelosi, die auf Demokratenseite im Parlament sitzt, also im House of Representatives, die will eigentlich kein Impeachment durchführen. Nicht, weil sie nicht glaubt, dass Donald Trump nicht impeached werden sollte, sondern weil sie der Meinung ist, dass es schwierig ist, der amerikanischen Bevölkerung diesen dann doch sehr komplexen politischen Prozess zu erklären, weil im Haus haben die Demokraten die Mehrheit. Und eigentlich die Art und Weise, wie eine Demokratie ja eigentlich funktionieren sollte und wie auch das Amt der jeweiligen Senatoren und Parlamentsmitglieder quasi funktionieren sollte, ist, dass sie im Sinne der Verfassung für ihre Constituents, also für ihre Bürger, die quasi ihren die sie gewählt haben und ins Amt erhoben haben, dass sie in deren Interesse handeln und auch als Parlament und als Senat einen Gegenpol bieten, der eigentlich die Regierung überwacht, ist es ja so, dass durch das Zwei-Parteien-System in den USA es eigentlich quasi nur eine Regierungspartei und eine Opposition gibt. Und in den USA sich das jetzt aber auch erst jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass die Republikaner halt einfach sagen, so wir stehen zu Trump, egal was der macht. Und da gibt es ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen stehen die da. Und deswegen quasi konnte auch überhaupt nichts passieren bis zur letzten Wahl, die quasi immer dann alle zwei Jahre stattfindet, wo die Demokraten ja quasi zwei Jahre nachdem Donald Trump als Präsident gewählt wurde, die Mehrheit zumindest im House of Representatives zurückgeholt haben. Und da findet so ein Impeachment-Verfahren statt. Und was jetzt wohl stattfinden wird, Denn Experten sind sehr überzeugt, dass Nancy Pelosi dieses Verfahren nicht einleiten würde, wenn sie nicht überzeugt wäre, dass sie zumindest von allen Demokraten die Stimme hat. Werden sie dieses Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump basierend auf den Aussagen, die jetzt getätigt wurden, durchfahren? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump impeached wird. Das heißt aber noch nichts. Das heißt nicht, dass er des Amtes enthoben wird. Das heißt einfach nur, dass öffentlich quasi das Parlament sagt, quasi wir vertrauen diesem Präsidenten nicht mehr. Und dann geht es aber an den Senat und der Senat muss dann quasi eigentlich entscheiden, ob das dann auch verstreckt wird, also ob er dann auch des Amtes enthoben wird. Und im Senat haben aber die Republikaner weiterhin die Mehrheit. Und aktuell wird davon ausgegangen, dass eigentlich die meisten Republikaner nicht gegen ihre Partei entscheiden werden. Was halt eigentlich so kann ja jeder wählen, wie er will, aber es ist so ein bisschen eigentlich verfassungsfeindlich, halt zu sagen, wir entscheiden uns entgegen dem Interesse unserer Verfassung, was wir eigentlich machen sollten, nämlich die Fakten zu bewerten und eine Sache, die... Das ist nicht ein bisschen verfassungsfeindlich, ist sehr verfassungsfeindlich. Sondern wir entscheiden, weil der Typ, um den es halt geht, unserer Partei angehört und wir wollen nicht die Macht verlieren. Es würde halt den Präzedenzfall eigentlich setzen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein König ist, der einfach machen kann, was er will. Und die eigentliche Gewaltenteilung, die es gibt zwischen Legislative und Exekutive, aber ich glaube, ich glaube, das ist gerade der vielleicht dieser Fall, den die Republikaner eben versuchen anzustoßen, quasi um diese Situation zu erzwingen und dann die Demokraten und die Republikaner dann in so eine Situation zu zwingen, wo die dann quasi vor der Wahl stehen, verstoßen sie quasi jetzt gegen die Verfassung und wenn ja, wie geht dann das amerikanische Volk dann mit dieser Situation um? Also was ist, wenn öffentlich gesagt wird, also ja, er ist ein Straftäter und ja, da wird verstoßen gegen die Verfassung, trotzdem darf er im Amt bleiben. Ich glaube, das ist eine Situation, die A, ist völlig neu für Amerika und B, wird das Land aber noch mehr spalten. Ja. Ich habe aber auch schon von einigen, ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Analysten, der sagte, dass dieses ganze Verfahren Trump am Ende vielleicht sogar in die Hand spielen könnte, wenn eben dieses Impeachment nicht stattfindet und er, so wie er es immer macht, die Geschichte spinnt und sagt, ja, guck, ich bin ja doch noch im Amt. Weil der amerikanische Trump-Wähler sowieso den Rest der Nachricht nicht hinterfragt. Genau, und das ist so ein bisschen auch die Sorge und das ist, glaube ich, auch das, warum Nancy Pelosi bisher das eigentlich gar nicht machen wollte und jetzt aber halt einfach, ich glaube, es ist halt, also ich glaube, sie merken halt gerade, dass wieder wie bei der letzten Wahl eigentlich es sehr unsicher ist, weil jetzt gerade hast du wieder, dass Bernie Sanders ist da und Joe Biden sind da und beide sind polarisierende Figuren. Joe Biden ist ähnlich wie Hillary Clinton jetzt auch nicht unbedingt der Lieblingskandidat sogar von allen Demokraten. Bernie Sanders ein Favorit unter sehr vielen, die ein bisschen liberaler oder ein bisschen für amerikanische Verhältnisse links, für deutsche Verhältnisse wär's nicht links, glaube ich. Sozusagen auch da ist so eine Polarisierung, weil Joe Biden quasi innerhalb der Demokraten der konservativere Kandidat ist. Und dadurch, dass es nur eine Partei gibt, hast du halt in der Partei auch noch mal, das ist ja selbst in Deutschland so, wo es mehr Parteien gibt, ist innerhalb der Partei halt dann auch noch mal konservativere und so linksliberalere und so was weiß ich, Flügel gibt, ist das da noch weiter ausgeprägt. Und das sorgt halt dafür, dass sich gerade, finde ich, so eine sehr ähnliche Dynamik entwickelt wie mit Hillary Clinton. Und selbst Hillary Clinton hat ja damals mit 3 Millionen Stimmen mehr quasi eigentlich die Popular Vote gewonnen, nur halt aufgrund des Wahlsystems der USA mit diesem Electoral College, halt einfach basierend anhand der Stimmen, die dann eigentlich vergeben werden durch dieses Electoral College, halt eben noch nicht gewonnen. Und es gibt ja schon wieder jetzt aktuell Situationen mit in den USA, es ist ja super komplex, da gibt es dieses Gerrymandering, also dass Republikaner quasi die Gebiete, in denen Stimmen vergeben werden, die zu diesem Electoral College führen, so einzäunen, dass zum Beispiel alle Demokraten in einem Gebiet sind und dann aber sozusagen diese Grenzen zwischen diesen Wahlgebieten so gezogen werden, dass halt die Republikaner möglichst viele Stimmen rausholen, wo sie eigentlich du an den Zahlen. Es ist super komplex. Das ist eine Sache. Dann gibt es das ganze Thema mit der Wahlmanipulation über Facebook und Fake News und so weiter. Dann gibt es dieses Thema, dass halt Wahlmaschinen auch wirklich gehackt werden und gehackt werden können. Also du hast ganz, ganz viel krasse Sachen, die in diese Wahl mit reinspielen, dieses ganze Spin-Doctoring, dass Leute nur Fox News hören und darüber halt ihre News bekommen. Also Amerika ist so fucked, was diese Wahl angeht. Das ist richtig krass. Und ich glaube, deswegen bleibt den Demokraten auch gerade keine andere Wahl, als zu sagen, wir müssen jetzt über Impeachment diesen letzten Push schaffen, weil wenn Trump noch mal 4 Jahre gewinnt, dann ist alles vorbei bei uns. Dann ist er danach König also auf Lebenszeit. Ich bin relativ überzeugt davon, dass er das noch mal gewinnen wird, weil die Welt einfach, das ist vorbei. Also wir brauchen nicht mal mehr auf den Klimakollaps warten. Alle sind irgendwie irre geworden. Und ich habe gestern auf Twitter, hast du das gesehen, was Dunja Hayali gepostet hatte, die ZDF-Moderatorin? Die hat von Nazis einen Drohbrief bekommen. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Also wirklich, das ging gestern auf 1 in den Trends, in dem ihr damit gedroht wird, dass sie aufgeschnitten wird und alle ihre Körperteile an alle Leute beim ZDF geschickt wird, weil sie also die ganzen Ausländer mit verteidigt und sie wäre ja selber aus Syrien, was falsch ist. Und Leute wie sie würden jetzt auf der Todesliste stehen. Es gäbe wohl eine Liste, wo ganz viele andere draufstehen. Man hätte ja schon gesehen, was passiert, wenn man da nicht dem Ganzen nicht Aufmerksamkeit schenkt. Und als ich das Ding gelesen habe, dachte ich, da ist mir so schlecht geworden, dass ich dachte, ich möchte die App jetzt deinstallieren, damit ich sowas nicht mehr lese und ich verlasse das Land. Aber ich gehe nicht in ein anderes Land, sondern. Ja, da ist es auch überall so, tut mir leid. Ich gehe ich werde unter Wasser versuchen zu warten, Atlantis. Bis dann endlich der Klimakollaps kommt, eine riesige Flutwelle. Und dann die Kakerlaken einfach gucken, was Phase ist, weil die sind sich wenigstens alle einig. Also die Kakerlaken sehen alle gleich aus, die müssen sich nicht gegenseitig aufessen, weil da auch. Das ist rassistisch den Kakerlaken gegenüber. Positiver Kakerlakenrassismus. Aber ganz offen, ich kriege da, also mittlerweile ist mir so schlecht ganz häufig, wenn ich offen mitlese. Deswegen bin ich auch überzeugt. Aber ich glaube, da ist Weggucken tatsächlich nicht die beste Option. Ich glaube, da muss man schon. Zeichen dagegen setzen. Ich werd sonst irre. Also wirklich, das macht mir mittlerweile solche Bauchschmerzen, dass ich, nicht mehr zu helfen weiß. Aber weil diese Leute plötzlich, unter anderem durch Leute wie Trump, das Gefühl bekommen, es ist legitim, diese Meinung in der Öffentlichkeit. Also der Grund, warum Leute sich trauen, solche E-Mails zu schreiben und solche Todeslisten anzulegen, ist ja, weil sie denken, dass ihre Meinung durch die Masse legitimiert ist, dass da so viele plötzlich sind, weil die so teilweise durch irgendwelche Tricks und Twitter-Bots und so weiter sich so aufspielen, aber gleichzeitig, weil auch tatsächlich einfach immer mehr Leute aus dem Gebüsch kommen und sagen, hey, übrigens, ich finde es eigentlich ganz geil, ein Nazi zu sein, dass das so eine Masse angenommen hat. Und deswegen, ich glaube, ist das Einzige, was man da irgendwie tun kann, ist ein Zeichen dagegen zu setzen, sich dagegen zu stellen. Und ich finde, das passiert dann auf Twitter auch immer sehr gut. Also wenn sowas gepostet wird, ist das ja plötzlich eins in den Trends, weil sich alle solidarisieren und sagen, da müssen wir was gegen machen. Wir machen mal mit einem Thema weiter, was mich tatsächlich heute Morgen sehr beschäftigt hat, weil ich davon nichts mitbekommen hatte, nämlich Ape Crime, von denen ich überhören musste, dass die sich offenbar aufgelöst haben. Das ist eine Sache, die ich jetzt auch nur über 10 Ecken mitbekommen habe. Eine News, die gerade alle schockiert, die damals aufgehört haben, Ape Crime zu gucken, als sie sich damals aufgelöst haben. Ja. Es gab ja mal einen Punkt, liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, wo Ape Crime alle Videos gelöscht hat, irgendwie Profilfotos alle in ein schwarzes Bild, einfach nur reines Schwarz geändert haben und gesagt haben, wir sind weg, wir hören auf. Um dann ihre Musikkarriere stattdessen zu beginnen, die genau eine Woche, ich weiß, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche. Ich glaube, ihre Tour hat einfach nicht funktioniert. Das war wohl ein Flop und deswegen. Und dann haben sie wieder angefangen, nachdem sie sich quasi sehr öffentlich distanziert haben von ihren Inhalten, haben sie danach wieder angefangen, die gleichen Inhalte zu machen wie vorher. Ich fange mal ganz von vorne an. Für all die Ape Crime nicht kennen und jetzt zuhören, Ape Crime ist eines der Urgesteine. Kann man vergleichen mit Namen, falls ihr die kennt, YTT zum Beispiel, Bullshit TV. Obwohl man auch dazu sagen muss, dass sozusagen YTT ist nochmal so eine Ebene darüber. Also Ape Crime ist unter anderem wegen YTT zu Apecrime geworden. Ja, und deswegen gab es wohl auch Beef, weil die das da wohl nicht dankbar waren gegenüber YTT. Deswegen haben die wohl eine Weile nicht gesprochen. Aber Phil Laude, den man heute ja kennt durch seine Allman-Videos unter anderem, der hat die damals zu Punk geholt. Ja. Da lief es noch nicht ganz so gut. Und ich glaube, das war so der Schritt. Ich habe damals auch noch viel zugeguckt. Vorher war Apecrime nämlich, die hatten so World of Warcraft-Videos gemacht. Die hatten richtig gute Videos produziert für die damalige Zeit. Noch nicht wirklich hochwertig, aber du sahst, das sind so drei Kumpels, die Bock haben, coole Sachen zu machen. Dann kamen sie zu Pong und ich glaube, bei Pong ist irgendwas passiert. Ich nehme an, das ist so dieser aufkeimende Ruhm gewesen, aber auch die Mediakraft. Die Mediakraftisierung des Contents. Ja, die Mediakraftisierung des Contents. Und plötzlich, wenn man auf ihren Kanal da nachgegangen ist, weil sie bei Pong irgendwann ausgestiegen sind, war da nur noch, wir schreien uns an. Wir aber ich glaube, es auch der Druck. Also ich glaube, das waren einfach die Videos, die damals dann plötzlich erfolgreich geworden sind, weil auch die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Aber ich glaube, es war auch einfach der Druck. Also das hatten wir eigentlich vor 2 Wochen auch mit Marcel ein ähnliches Thema. Wenn du halt einfach diesen Druck hast, jede Woche Content zu produzieren, um dieses Wachstum beizubehalten und diesen Erfolg beizubehalten, dann bleibt dir halt irgendwann vielleicht auch irgendwann nichts mehr übrig, außer das. Ja, wo aber den Druck machst du, der ist ja selbst auferlegt. Das muss man ja immer dazu aber sagen. Was ich mal gehört habe, ist, dass sie quasi kurz bevor sie bei Pong damals quasi angerufen wurden und sagen so, hey, wir würden euch hier in dieses neue YouTube-Original-Programm holen und ihr seid dann ein Teil von dieser WG, dass sie damals kurz davor waren, aufzuhören. Das habe ich auch gehört, ja. Und das es lief wohl so schlecht, dass sie hatten wohl Probleme, ihre Wohnung dann oder so zu bezahlen. Also da geisterten so paar Geschichten rum. Der Jan, der ja auch in den Videos immer als derjenige rüberkam, als der die Sachen schneidet, auch über Stunden, hat sich ja auch mal wirklich in den Burnout hineingearbeitet, ist dann irgendwie zusammengebrochen. Und irgendwann haben sie dann, wie gesagt, diesen Schritt in Richtung Musikvideos gemacht. Seitdem machen sie Sachen, wo André versus Cengiz oder so gekämpft haben. Und seit geraumer Zeit hat man jetzt, die Trends hatten wir ja neu schon mal besprochen, haben sich verändert. Und man hat dann von denen auch nichts mehr auf der Startseite gesehen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Videos massiv unerfolgreich gewesen sind. Also sie haben sich noch halbwegs gut gehalten. Dafür sind einige andere sehr viel schlimmer abgestürzt. Aber natürlich ging auch bei ihnen das nach unten. Und dann hat André eine neue Freundin bekommen, die er mittlerweile auch geheiratet hat. Jan hat mittlerweile. Geheiratet habe ich nicht mitbekommen. Ja, habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich jetzt alles heute erfahren. Spannend. Ich habe das mich heute da durchgeguckt. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, und das ist eine, die er jetzt auch nicht zeigt, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Finde ich immer einen guten Move. Was ich aber nicht so cool finde, ist, er zeigt ihr Gesicht zwar nicht, aber dafür ihre gemachten Titten und den Arsch. Aber und zwar nur das. Also du musst dir mal auf Instagram und die Videos angucken. Er filmt ihr, weil er ihr nicht ins Gesicht filmt, filmt er ihr wirklich 10 Minuten während des Sprechens auf die Brüste oder auf den Hintern. Das ist wirklich halbe Pornografie, der Instagram-Kanal von ihm. Und das bemängeln auch die Fans, das habe ich heute gelesen, die jetzt auch der festen Überzeugung sind, denn das war jetzt ein Video, was ich von einem YouTuber, der hieß Mighty, habe ich heute gesehen, der hat mehrere Sachen dazu gemacht. Der hat eins gemacht, das Ende von Apecrime, wo er sich so ein bisschen zusammengereimt hat, dass es wahrscheinlich jetzt geknallt haben muss, denn die folgen sich wohl auf Instagram nicht mehr. Das ist, wenn es alle, ein Zeichen dafür gibt, dass eine Freundschaft vorbei ist, ist, wenn man sich nicht mehr auf Instagram folgt. Also Jan und Cengiz sind noch befreundet, aber Jan hat einen eigenen Kanal gemacht, der auch tatsächlich halbwegs erfolgreich ist. Da macht er so Formate, wo er seine ganzen Kumpels, unter anderem auch Katja Krasewitze, vor die Kamera setzt und sagt, hey, was war dein erster Beruf? Oder ich habe noch niemals das und das gemacht. Und dann beantworten die diese Fragen ganz schnell. Und das geht gut durch die Decke. Cengiz livestreamt mittlerweile wieder. Cengiz hat aber auch unter dieses Video von dem Mighty einen Kommentar geschrieben, in dem er auch sagte, ja, letztes Jahr hat sich viel gewandelt und ich war auch sehr unglücklich, hat sich viel verändert für ihn und er versucht gerade zu gucken, dass es ihm wieder besser geht. Also auch daraus konnte man deuten, dass irgendwas ist und jetzt haben die Fans sich auf André gestürzt und gesagt, so, der muss es sein, seine Freundin, das ist ja wie Yoko Ono damals bei John Lennon, seit es die gibt. Da haben seine Fans aber relativ viel Popkulturwissen, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also wenn man vorher das Abraham-Album gehört hat und dann aber die Beatles rezitieren kann oder die Geschichte, ist das schon. War das jetzt ein echtes Zitat oder hast du gerade quasi? Nein, wirklich, ich hatte das heute irgendwo gelesen. Das ist ja wie bei John Lennon damals, das ist die Yoko Ono. Oh wow. Also es war ein Kommentar, der dann viele Daumen nach oben hatte, aber das fand ich sehr interessant. Und dem wird das jetzt vorgeworfen und der hat sich jetzt auch in einem Livestream bei Instagram verteidigt, gesagt so, wenn ihr mich jetzt weiter nervt und das auf meine Freundin abwälzt, dann werde ich mal hier richtig auspacken. Also da scheint einiges passiert zu sein im Hintergrund. Okay. Auf jeden Aber Fall machen sie, jetzt schon seit wann? Seit drei Monaten ist auf Apecrime nichts mehr passiert und ist Apecrime TV, da gab es nochmal ein Video, aber vor anderthalb Monaten, aber seitdem ist Schluss. Und mein Lieblingsding war jetzt, dass die Leute sich beschweren und sagen, der André, der hat alles kaputt gemacht, der ist so unsympathisch geworden. Und ich dachte so, nee, das war der von Anfang an. Das war immer der unsympathischste von allen. Ich habe den ja damals auf den Mediakraft-Partys hier in Berlin. Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Der Podcast heißt Lästerschwestern. Wieso muss ich hier immer sagen, so alle sind nett? Wusste gar nicht, überhaupt nicht. Ja, fand's aber nur lustig. So, ich erinnere mich an die Mediakraft-Party, die sie hier in Berlin gehabt hatten, wo ich ja auch damals war. Und dann kam der rein und war von allem genervt. Berlin war scheiße, die Party war scheiße, die Leute waren scheiße. Und ich dachte so, nein, du bist scheiße. Ja, ich formuliere es ins Positive. Ich mochte Cengiz und Jan immer mehr als andere. Ja, das kann ich so unterstreichen. Ja. Okay. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob da mal aber was kommt. Ich finde auch, also weil die Fans schreiben jetzt schon, all die Jahre waren wir für sie da und jetzt kriegen wir nicht mal ein Abschiedsvideo. Und dann denke ich mir, ja, das ist manchmal einfach so, aber ihr habt das auch nicht, ja. Also niemand ist verpflichtet dazu und man muss manchmal auch einfach verstehen, dass das ja auch Prozesse sind. Ich erinnere mich an das Ende von Nerdscope, da gab es bis zum heutigen Tage gibt es kein Erklärungsvideo, auch deswegen, weil lange Zeit auch, glaube ich, keinem der Beteiligten so richtig klar war, was jetzt als nächstes passiert. Und ich glaube, also ich verstehe, warum dieser Wunsch aus einer Fangemeinde sozusagen klarer Abschluss oder irgendeine Erklärung ist oder auch vielleicht einfach diese unendliche Weiterführung von irgendeiner Sache. Aber ja, wie du schon sagst, als jemand, der mehrfach schon bei Projekten irgendwie eine persönliche oder gemeinschaftliche Schlussstriche gezogen hat, es ist halt oft nicht so einfach. Also es ist ein Business, B, hängen da manchmal Freundschaften dran, C, wissen die Beteiligten manchmal selber nicht, ob und wie und wann es weitergeht. Und manchmal verlieren sich Sachen auch einfach so über die Zeit. Und dann, ja. Also ist ja kein Wunder. Die haben in der WG gelebt über viele Jahre. Der André will jetzt wohl eine Familie gründen, denkt wohl übers Auswandern nach. Ja, manchmal, also bei Waititi zum Beispiel, das war ja auch einfach ein bewusster Schritt damals, dass sie gesagt haben, so, lass mal jetzt hier beenden. So. Ja. Ich glaube, da sind auch drei sehr unterschiedliche Charaktere. Ja. Und irgendwann, wenn du älter wirst, ist doch kein Wunder, dass sich das entwickelt. Und ich glaube, wie gesagt, selbst die Lochis haben sich getrennt, die sind Geschwister. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man, also so eine Erklärung zu fordern. Ich verstehe, woher das kommt, aber am Ende des Tages ist es halt so, ja. Also ich persönlich finde die Sache tatsächlich gar nicht schlecht, weil jetzt lachst du. Ich weiß, ich hatte ja immer so meine Problemchen mit dem Apecrime-Content. Ich finde aber, und das habe ich auch damals, als ich schon Beef mit denen tatsächlich hatte, obwohl es meiner Ansicht nicht nach war, wurde es immer hochstilisiert. Die haben sich dann beschwert, weil ich mich über sie beschwert habe, aber das ist jetzt auch kein großes Drama, wie ich finde. Aber meiner Ansicht nach ist Jan zum Beispiel immer der Fleißige, dazu kam es immer so rüber, und der Kreativste noch gewesen. Und auch ein Cengiz, glaube ich, das wird sich wie bei Waititi, wo man auch dann hinterher gesehen hat, der Os geht in eine bestimmte Richtung, die für ihn am besten passt und macht das sehr erfolgreich. Und ich finde, bei dem sieht man sehr schön gerade, der ist super erfüllt mit dem, was er tut. Mhm. Phil war immer der Kreative, war immer der Typ, der tausend Dinge im Kopf hat. Und bei dem siehst du, er ist super erfolgreich damit, auch solo. Und ich glaube, das wird sich bei Jan und bei Cengiz, wenn sie sich nicht davon unterkriegen lassen, genauso ergeben. Von daher kann man da dann, glaube ich, nur alles Gute wünschen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht finden sie, also es ist ja auch das, vielleicht fängt es auch wieder an, mal keine Ahnung. Ich wäre für ein Punk-Revival mit die Lästerschwestern. Das ist auch so eine Sache. Wir haben da neulich sowas wie Pong oder auch The Mansion damals, wo wir dabei waren. Also diese YouTuber-Großprojekte, das ist so schade, dass es nicht mehr so gibt. Es gibt nur noch diese eine, es gab jetzt zuletzt diese WG, erinnerst du dich? Diese Bro-WG, über die wir kurz gelästert haben. Die ist aber auch gescheitert, weil der Vermieter sie rausgeschmissen hat. Ja, wie hießen die nochmal? Ich hab die Namen alle vergessen, egal. Ja, der eine Kyle irgendwie mit blonden Haaren. Ja, boah. Wie Team 10 Verschnitt, hat genau null funktioniert. Ja. Egal. Vielleicht weißt du, wo sie sich alle wieder sehen können, David. Wo denn? An Weihnachten. Oh ja, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Familie, mit der Familie zusammensitzen und dann gibt es dasselbe Weihnachtsessen wie jedes Jahr. Was gibt es bei euch? Bei uns gibt es immer, also bei meinen Großeltern vor allen Dingen, Kartoffelsalat und Würstchen. Das ist so ein ganz urdeutsches Ding. Ist das so ein sehr regionales Ding, finde ich auch. Ne? Weil bei uns gab es an Weihnachten, glaube ich, immer. Ja, im Osten war das, glaube ich, ja, so. Ja, bei uns gab es immer Fondue oder Raclette oder so und dann bei meinen Großeltern, das sind ja so, weißt du, so Fisch oder Gans oder Ente oder so. Wir wussten nicht, wo man das herkriegen soll. Und jetzt auch bei Kartoffelsalat und Würstchen müsste ich mir überlegen, wo gibt's sowas eigentlich jetzt? Ist gut, dass du fragst, David. Ja. Hashtag Werbung, weißt du, wo das gibt? Wir haben ja diese Woche eine zweite Werbepartner, nämlich Aldi. Und die haben gesagt, sie würden gerne mit uns mal über Weihnachten reden, denn es gibt bei Waldi, der Weihnachts-Aldi. Bei Waldi. Waldi bringt die Wurst persönlich vorbei. Das beste Placement, was wir bisher gemacht haben. Aldi wird sagen, mega geil, direkt mal den Kunden falsch ausgesprochen in der ersten Minute. Ich wollte gerade Weihnachtsklassiker und Aldi in einem Wort vereinen. Denn bei Aldi gibt es gerade alle Weihnachtsklassiker im Sortiment. Ja, es ist einfach die Zeit für Weihnachtseinkäufe. Ja. Unter anderem tatsächlich auch Kartoffelsalat. Wir haben gerade nachgeguckt. Denn die Weihnachtsklassiker Ist glaube ich, für ganz viele Menschen Kartoffelsalat. Das gab es bei uns nie. Ich finde das so spannend. Das ist wirklich so ein Traditionsding. Jede Familie hat so ihre eigene Tradition. Egal, welche das ist. Und genau deswegen hat Aldi jetzt halt die ganzen Weihnachtsklassiker, auch wenn ihr so eine Weihnachtsgans haben wollt oder so, die gibt es da. Auch einen Weihnachtsbaum sogar. Tatsächlich? Ja, steht hier. Krass. Es gibt auch Weihnachtsbäume. Ich brauche zum Beispiel noch einen. Ja, dann auf zu Aldi. Gibt's Frische und Qualität, David. Unter anderem, was auch Aldi gerade hat, ist den Aldi-Wenz-Kalender. Den kann man erreichen unter Aldi-Wenz-Kalender, also so wie Advent, macht klar. Und dann, also Aldi-Wenz, ist ein Wort, Aldi-Wenz-Kalender.de. Ja. Und da kann man jeden Tag halt ein Türchen öffnen und an einem Gewinnspiel teilnehmen und dann den Tagespreis, der quasi hinter dem Türchen ist, gewinnen oder einen von den fetten Riesenpreisen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, ein ganzes Kreuzschiff. Bist du dir sicher, dass man das ganze Kreuzfahrtschiff gewinnen kann, David, oder nur die Kreuzfahrt? In meiner Welt ist das Traumschiff, kannst du es dann behalten. Dann fährst du damit rum und dann sagen die am Ende, hier sind die Schlüssel für das Schiff. War schön, dass sie mit dabei waren. Okay. Guckt vielleicht noch mal nach auf der Website, ob es das wirklich ist. Die Aldi-Weihnachtsklassiker, die gibt es jetzt bei Aldi. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für alle, die Dougie B. Tour. Und eigentlich ist es keine Tour, sondern es ist sogar ein eigenes Festival. Mhm. Die wurde angekündigt, ist ein Riesending und zwar, das hat mich mega fasziniert, nicht so wie die Lästerschwestern, die ja nächste Woche auch nochmal auf Tour sind in Berlin und Wien. Vielleicht sollten wir nochmal Wien nochmal erwähnen, weil da gibt es tatsächlich noch ein paar Karten. Dougie B ist auch in all diesen Städten, wo wir auch waren, nur nicht einen Tag, David, sondern drei teilweise oder mindestens zwei in allen Locations, glaube ich, außer in Leipzig, da ist sie nur einmal. Aber quasi in Köln ist sie dann direkt, da startet sie direkt drei Tage hintereinander, ist da ein Festival. Ja. Und dann dachte ich natürlich, crazy shit, die macht da ein Festival. Ich gehe mal davon aus, du kaufst dir da ein Ticket und dann bist du halt auf diesem Festival. Das ist richtig so, weißt du, wie so ein Dreitages-Festival. Du gehst auf Coachella oder das Lollapalooza oder sowas, kaufst dir da so ein Ticket und holst du dir ein Zelt und schläfst im Hinterhof. Aber weil du eine sehr junge Zielgruppe hast, wirst du wahrscheinlich, auch wenn du üblicherweise Tagesticket nimmst, aber was wirst du dann nehmen? So 15 Euro für einen Tag und dann können sie nächsten Tag nochmal vielleicht günstiger reinkommen? Nee, ist also ich finde, so ein Ticket, das kann ruhig auch mal irgendwie weiß nicht, 35,90 kosten oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz okay für so ein Festival oder vielleicht auch. Aber für jeden Tag dann? 49,90. Nee, also ich hätte jetzt gedacht, als Wochenendticket. Ja. So, stellt sich aber raus, du musst für jeden Tag ein Extra-Ticket kaufen. Da dachte ich schon, das ist schon ganz schön. Also, es ist ein Festival, aber es ist quasi jeden Tag das Gleiche und du kaufst ein Ticket für einen Tag. Okay, da muss ich sagen, für den ganzen Tag finde ich 35,90 auch noch einen guten Preis. Was ich ganz krass fand, das war, hatte ich dann herausgefunden, wenn du Dagi dabei aber sehen willst, denn auf diesem Festival bist du erstmal nur mit deinen Freundinnen und Dagi ist irgendwie hinter einer abgeschlossenen Mauer oder so. Aber ich denke mal schon, dass sie mal auf der Bühne auftreten wird oder ja, so. Für 15 Euro gibt es dann aber auch, das ist die das Meet and Greet Package, also insgesamt für ja. 49,90 kannst du die Dagi dann auch treffen. Und ich muss dann sagen, Robbenblase, wieso haben wir eigentlich bei der Lästerschwestern-Tour hinterher immer eine Stunde, wo wir die mit den Fans Fotos ja. machen und reden und wollen da keinen einzigen Cent für haben? Ja, hätten wir 15 Euro mehr verdienen können, David. Das haben wir falsch gemacht. Na gut, das finde ich alle, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das alles nicht dramatisch. Ich finde es auch völlig okay bei dieser Größe. Also, Tagesticket 50 Euro mit anfassen 50 Euro. Ja, okay. Also das Problem ist sozusagen so anscheinend, wir kommen gleich noch zu einem krasseren Punkt, aber anscheinend schätzen die ja den Demand nach Dagi so groß ein, dass sie pro Stadt teilweise 3 Termine machen müssen. Ja. Und gleich kommen wir drauf, dass es eigentlich sogar noch viel mehr sind. Dass ich verstehe, dass du sagst, okay, wir müssen irgendwie den Demand reduzieren, indem wir vielleicht sagen, okay, wer sie treffen will, sie kann ja nicht jeden treffen, der sich ein Ticket kauft, weil das Ding ist so riesig, dann ist es halt Angebot und Nachfrage und dann schlägt man da 15 Euro mehr drauf. Man könnte ihr jetzt sozusagen, wenn sie so ganz altruistisch sein will, okay, sagen, dann macht sie halt nur ein kleines Event, wo sie immer noch jeden treffen kann. Aber es ist natürlich für sie auch ein Business-Ding und sie will damit auch irgendwie Geld verdienen. Keine Ahnung, das finde ich tatsächlich gar nicht so dramatisch. So, jetzt kommt nämlich aber eigentlich der Punkt, über den wir heute lästern. Wir haben nämlich dann versucht, uns ein Ticket zu kaufen, weil wir gesagt haben, Festival, da haben wir Bock drauf. Da sind wir dabei. Da gehen wir hin. Und stellt sich raus, du kaufst tatsächlich nicht ein Tagesticket, sondern das Ticket gilt für 3 Stunden. Du kaufst, also tatsächlich hat sie nämlich nicht in Köln 3 Termine, sondern 9. Ja. Es ist nämlich ein Termin zwischen 10 und 13 Uhr oder sowas, dann zwischen 13 und 16 Uhr und dann zwischen 16 und 19 Uhr. Und wenn du theoretisch den ganzen Tag da sein willst und Dagi dabei immer willst, anfassen möchtest, dann zahlst du 150 Euro. Genau, weil ich kann, also wahrscheinlich wird es ja über den Tag auch Programm geben und es sei denn, das Programm wiederholt sich alle 3 Stunden, was natürlich auch sein kann, vielleicht machen sie einfach dasselbe Programm alle 9 Stunden. Ja. Und du willst aber tatsächlich, also weil da sind auch Gäste angekündigt, wir kommen gleich noch zum Programm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Gäste alle 3 Tage jeweils 3 Mal, also dass jeder Gast 9 Auftritte hat. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, werden wir rausfinden, wenn da mehr Infos zu rauskommen, aber das heißt, wenn du sagst, hey, am Samstag ist mein Lieblingsstar da und am Sonntagmorgen aber noch ein geiles Panel und dann musst du theoretisch da 3 und dann willst du auch noch dieses Meet and Greet Package haben, die alle zu treffen, sagen wir mal, das willst du nicht, aber sagen wir mal, da müsstest du 9 mal 35 Euro ausgeben, dann bist du ja schon bei über 300 Euro hier. Also dann musst du natürlich schon ein super Hardcore-Fan sein, aber ich finde das super schäbig, ultra schäbig, wenn du Kids sagst, also treffen. Aber du warst doch schon mal auf dem Festival. Was würde ein Festival kosten, wo du 3 Tage bist ohne Übernachten, also wirklich einfach nur 3 Tage hin? Das kann sehr teuer sein. Also wenn du 3 Tage zum Beispiel Rock am Ring machst, bist du, glaube ich, mit 150 Euro dabei. Und das ist ohne Zelt, sondern einfach nur. Das ist doch Zelt, ist mit, aber das Zelt okay, bringst du mit. Nee, aber du hast einen Zeltplatz. Was heißt, du hast für 150 Euro, hättest du 3 Tage Rock am Ring mit Zeltplatz. Bei Dagi kriegst du für 300. Also das letzte Mal, als ich da war, war es noch so günstig. Vielleicht auch teurer, also, aber vielleicht ist es auch teurer. Vielleicht, also, man muss aber ganz klar sagen, wir reden hier nicht über normale Leute. Wir reden halt immer noch darüber, dass es eine sehr junge Zielgruppe zum Teil ist, von der sie auch wissen, dass sie zum Teil auch sehr fanatisch sein können. Und das dann aber einzuteilen in 3-Stunden-Slots, boah, super schwierig. Also vielleicht haben sie auch nur 3 Stunden Inhalte und sie wiederholen sie nochmal. Ja, aber die Inhalte sind ja auch, das haben wir ja schon nachgeguckt, ist Werbung, Werbung, Werbung. Und jetzt wäre das Ding, wenn du sagen würdest, okay, also eine 3-Stunden-Show, ja, finde ich, darf auch 35,90 kosten. Kostet ja ein Konzert auch. So, jetzt aber die Frage, was ist denn das? Das ist nämlich tatsächlich ein Festival. Unsere Show ist übrigens auch fast 3 Stunden lang und kostet nur 28 Euro. Das Programm besteht hier nämlich aus Live-Auftritten auf der Bühne. Es gibt also auch Live-Auftritte, Live-Musik-Acts, DJs und Talkrunden. Internationale Gaststars. Das ist aber tatsächlich nicht Punkt 2 auf der Liste. Das kommt erst weiter unten. Punkt 2 dieses Festivals, wo du für diese 3 Stunden Festival 35,90 € ausgibst, ist schon außergewöhnliche Inszenierungen von Dagis Marke und ausgewählten Partnerbrands. Also Boutique und ausgewählte Partnerbrands, also sind der zweite Act. Der zweite Act ist Werbung. Ja, Klamotten kaufen. Also ich finde es auch da wieder, ich finde es tatsächlich nicht dramatisch zu sagen, du hast irgendwie einen Werbepartner für eine Tour, hatten Pietsmiets zum Beispiel, glaube ich, auch damals mit Mediamarkt und so weiter. Aber da war sozusagen, ich glaube, bei den Pietsmiets auf der Tour war das so, quasi, dass diese Mediamarkt-Sache irgendwie so ein, das war so ein Ding, das konntest du, während du in der Schlange standest, konntest du da in so einen Bus rein. Und das war irgendwie wie so zusätzlicher Content, der gleichzeitig parallel oder davor oder danach stattgefunden hat. Nicht, dass du quasi das Teil der Show, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, das Teil der Show war, zu sagen, hey, wir haben 3 Stunden Stop in den Pietsmiets und 1 Stunde lang darfst du in den Mediamarkt-Truck, würde schon Mediakraft sagen, und die anderen 2 Stunden sind eigentlich die Pietsmiets. Also das heißt sozusagen, du zahlst hier unter anderem dafür, dass es halt eine Inszenierung gibt. Dann gibt es irgendwie Fotowände, Make-up- und Styling-Sessions, Individualisierungsmöglichkeiten für Kleidung, Social-Media-Features, was auch mal das sein soll. Keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht irgendwie keine Ahnung, so eine Fotobox. Auf deinem Social-Media-Account ein Foto machen? Ja, das ist wahrscheinlich jemandem. Das, was du überall so bekommst. Du hast eine Fotobox, dann stehen die Partnermarken drin. Und wenn du das Foto dann postest, dann gibt es ein Gewinnspiel, das ist nämlich das nächste, fette Gewinnspiele. Ja. Dann gibt es viele bekannte und internationale Gäste, die für abwechslungsreiche Unterhaltungshighlights sorgen werden. So, und jetzt ist nämlich der Punkt, wo ich überzeugt bin, dass du, was sollst du in diesen 3 Stunden denn alles machen? Also in den 3 Stunden gehst du an diverse Stände von Marken, an Fotowände, Make-up und Styling-Sessions und an Individuumsverkleidung. Das musst du in den 3 Stunden ja alles machen. Dann musst du noch an dem Gewinnspiel teilnehmen und eine Social-Media-Dinger machen. Und währenddessen treten Live-Musik-Acts, DJs, mehrere Talk-Runden, plural, bekannte und internationale Gäste und abwechslungsreiche Unterhaltungshighlights, alles gleichzeitig. Da gibt es draußen noch Outdoor-Activities und nochmal Promotions. Mhm. Da läuft dann jemand rum und Meet-and-Greet-Specials natürlich. Das Meet-and-Greet findet ja auch noch in dem Zeitslot statt. Das heißt, Dagi macht ja in den 3 Stunden, weil das Meet-and-Greet dauert nicht länger. Also für diese 49,90 kaufst du nur Zugang zu einer extra Area. Du kriegst nicht noch eine Stunde mehr Dagi-B. Das heißt, in den 3 Stunden musst du dir all diese Sachen angucken und gleichzeitig dann auch noch wahrscheinlich anstehen bei Dagi B, weil du musst ja in den 3 Stunden, du wirst ja nicht sofort. Also gehen Sie davon aus, dass du mindestens 2 Tickets kaufen musst, also damit du 6 Stunden da sein. Ich verstehe gar nicht, wie du das sonst logistisch machen willst. Also wenn du alles sehen willst, kannst du gar nicht in den 3 Stunden alles sehen. Das ist halt allerderbste Kommerz-Scheiße. Ich krieg da wirklich das Kotzen. Also wenn ich in die Trends gucke, ist ja sowieso nur kaufen. Adventskalender hier, Bibi kauft einen Tag lang alles, was Julienko dann aufessen muss. Und hier hast du dann endlich das passende Festival dazu. Also die Leute schreiben ja auf ihrem Kanal auch die ganze Zeit darunter, hier kommen nur noch neue Videos, wenn mal wieder ein Placement ist, beziehungsweise irgendwas angekündigt wird. Also Dagi macht keinen anderen Content mehr, als Mark zu pushen. Und jetzt hat sie endlich auch ein Festival dafür und zieht dann ihren jungen Leuten dann wirklich 3-stellige Beträge aus den Rippen. Also zum Teil. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was das für mich in irgendeiner Form logisch erklären würde, ist, dass dieses Festival, also alles, was sozusagen drumherum passiert, tatsächlich kostenlos ist. Oder dass du mit dem Ticket quasi den Zugang über die 3 Tage oder zumindest für einen Tag komplett für diese ganzen Activities erkauft und diese 3-Stunden-Slots sind tatsächlich nur die Bühnenzeit, die du irgendwie bekommst. Und dann wiederholen sich diese Bühnen. Es ist ja vollkommen okay. Wir wissen ja mittlerweile selber, wie aufwendig das ist, sowas zu stemmen und wie viele Posten da auch mit da drin sind. Ja. Auch bei der Lästerschwestern-Tour ist es ja so gewesen, dass wir gestaunt haben, wie viel Geld dann an alle möglichen Ecken geht und deswegen dann Ticketkosten plötzlich auch in die Höhe schießen. Und jemand wie Dagi muss man auch dazu sagen, also das ist am Ende des Tages ist das, was sie da macht, ja auch irgendwo ein Business und sie muss damit auch irgendwie, am Ende muss ich nicht, aber es ist ja Zeit, die sie da rein investiert, dass am Ende muss sich das in irgendeiner gewissen sein oder sollte sich das vielleicht auch am Ende für sie in irgendeiner Weise lohnen, dass sie da die Zeit investiert. Sie sollte zumindest nicht mit Verlust da rausgehen müssen. Ja, aber gehst du wirklich mit Verlust raus, wenn du jeder Person mindestens 35 Euro, wie gesagt, okay, wenn du so ein großes Ding hast, aber wenn das halt eben dann gar nicht bei 35 bleibt, weil die Leute vermutlich mehr Zeit aufbringen müssen. Genau, aber das ist das, was ich halt noch nicht verstehe. Also vielleicht ist da eine Sache, die da noch angekündigt wird oder die ich übersehen habe, dass diese 3 Stunden irgendwas anderes sind und das nichts mit dem Festival als solches zu tun hat. Vielleicht ist das Festival wirklich kostenlos und du kaufst nur den Zugang zu der Bühne für das Geld oder so. Aber das habe ich davon nichts gehört. Nee. Also ist irgendwie, also das Einzige, was ich irgendwie komisch finde, ist diese Verknappung auf 3 Stunden und dann ein Programm zu haben. Das hatten auch mehrere Leute in den Kommentaren geschrieben. Also du bist nicht der Einzige, der es dann falsch gelesen hätte. Ich verstehe diese Verknappung auf 3 Stunden nicht, wenn du dann gleichzeitig, also wenn du sagst, okay, ich habe ein 3 Stunden Live-Programm und das wiederhole ich 3-mal am Tag und jedes Mal kostet das Geld, ist ja wie so ein Theater. Also ich weiß nicht, ob ich hier Harry Potter and the Cursed Child in London gesehen habe, die treten teilweise auch 2-mal am Tag. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Wir werden komisch. Sehen. Naja. Wir kommen noch zu einem Thema und zwar unsympathisch TV. Hat schon direkt einen Namen, der Wohlgefallen und der Wohlgefallen auslöst. Der hat seinen 2. Strike innerhalb von kurzer Zeit bekommen. Wer das nicht weiß, bei YouTube gibt es ein System, du kriegst 3 Strikes and you're out, wie im Baseball. Wenn du 3-mal quasi eine Verwarnung bekommst, jede Verwarnung hat auch schon Konsequenzen mit sich, dann wird dein Kanal gelöscht. Und er hat jetzt schon 2 und die halten jeweils 3 Monate. Das heißt, wenn innerhalb dieser 3 Monate, das ist nicht unbedingt zeitgleich passiert, aber in so einem Fenster von, wo quasi beide noch aktiv sind für 3 Monate, also wenn der eine jetzt 1 Monat zurückliegt, dann halt in den nächsten 2 Monaten zum Beispiel, wenn er da den 3. Strike bekommt, wird sein Kanal gelöscht. Und das macht ihm natürlich Sorgen, hat einen Livestream zugemacht, wo er das gesagt hat. Warum hat er die Strikes bekommen? Das hat er in dem Livestream erzähle ich gleich. Er darf jetzt schon nichts mehr hochladen für 2 Wochen. Also das ist der 2. Strike, sorgt schon dafür, dass du 2 Wochen lang nichts hochladen darfst. Das war bei Katja Krasavitz noch nicht so, als Krasavitze, als sie ihr Musikvideo nicht hochladen konnte und deswegen ihren neuen Musikkanal aufgemacht hat. Genau, es ist 2-mal eine Nicht-Lachen-Challenge gewesen. Das ist ja eine Challenge, ist, wo du auf Content von anderen Leuten reagierst. Und ich dachte schon, das wäre ein Copyright-Thema, weil er quasi auf Material reagiert hat, an dem er nicht die Rechte hat. Aber das war es gar nicht. Es war wohl laut eigener Aussage jetzt, also der 2. Strike, er sagt nicht, warum er den 1. bekommen hat, aber es war auch ein Nicht-Lachen-Video. In dem 2. reagierte er auf eine Szene, wo ein Typ durch eine Eiswaffel eine Zigarette raucht und dann ganz doll husten muss. Und der Typ ist aber wohl laut YouTube, die das manuell bewertet haben, minderjährig, und zwar wohl 14 oder so. Und deswegen sagen sie, das ist Inhalt, der quasi jugendgefährdend ist und nicht auf der Plattform sein darf. Und deswegen hat er dafür einen Community Strike bekommen. Aha. Er erzählt dann, aber was das für ein Jahre altes Video? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht, dass das alt war. Aber er hat tatsächlich, vielleicht war es alt, ich weiß es nicht, aber er äußert in dem Stream auch die Sorge, dass er Angst hat, dass er jetzt noch für ein altes Video, das, wo er in der Vergangenheit solche Sachen schon hatte, quasi noch einen Strike bekommen, dass das ein 3. Strike sein könnte. Also, dass er selbst, wenn er jetzt sozusagen sich in den nächsten Monaten zusammenreißt und nichts hochlädt, was irgendwie anstößend sein kann, er könnte jetzt zurückgehen und alte Videos löschen, wo es irgendwie problematisch ist, aber er hat jetzt, keine Ahnung, will er vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall erzählt er seine Leidensgeschichte. Er musste nämlich richtig krass leiden. Er hat nämlich tatsächlich eine Koop gehabt mit einer Marke zu Black Friday. Und du darfst ja keine Videos mehr hochladen. Das Video war tatsächlich sogar schon auf nicht gelistet online. Ah, okay. Und du kannst es nicht mal mehr auf öffentlich stellen, nachdem es schon online ist. Und dieser Black Friday Core, weil natürlich jetzt nach 2 Wochen ist nicht mehr Black Friday, hat die ganze Arbeit schon reingesteckt. Das Ding ist jetzt durch. Schade. Ich verstehe tatsächlich auch in dem Punkt sein Unmut so ein bisschen, dass er sagt, ja, das war halt ein Clip von einem Video, auf das ich reagiere. Ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie einen Minderjährigen dazu gezwungen, hier irgendwie eine Zigarette zu rauchen. Oftmals sind das ja auch so Compilations, ne? Du guckst einfach irgendein Video. Du schaust dir so ein ja, allein aus rechtlicher Sicht, also was Copyright angeht, vielleicht eher problematisch, aber ja, es ist, natürlich ist es kein geiles Video. Ich weiß auch nicht, was er in seiner Reaction dann vielleicht gesagt hat, dass das irgendwie legitimiert hat oder irgendwie gesagt hat, ja, geil, Jugendliche rauchen, wird er wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber keine Ahnung. Aber das finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, jemanden, der, ich glaube, der hat 2 Millionen Abonnenten oder sowas. Ich bin ja nicht so der allergrößte Fan von Unsympathisch TV, der gehört ja zur InScope 21 Entourage und ist nicht meins. Also auch die Inhalte, die sie machen, Nicht-Lachen-Challenges ist tatsächlich so eine Sache, die ich immer mal wieder ganz gerne gucke, wenn ich sie irgendwo sehe, einfach um zu testen, lache ich denn? Und in 90% der Fälle kann ich sagen, nein. Du hast also die Challenge gemacht, würdest du mir sagen. Im Grunde über 3 Ecken habe ich sie gemacht. Aber da jetzt dann zu sagen, okay, wir striken den einfach 2-mal, das ist ja bei Strikes sowieso immer so ein Ding. Ohne mit der Wimper zu zucken, wird dann der Kanal gestrikt und so ein Kanal-Strike. Und in dem Fall ist es ja sogar ein von YouTube selbst manuell nachgeprüfter Strike. Das heißt, da saß ein Mensch da und hat dann entschieden, okay, weil wir in einem Reaction-Video gesehen haben, dass da möglicherweise eine Person so und so alt ist. Das finde ich schwierig, dann ohne mit dem Creator drüber zu sprechen. Also klar, der Dialog wird ja begonnen mit, übrigens, du hast einen Strike und der andere kann halt gar nichts machen. Also das ist der Prozess, das sagt er in dem Stream und das ist vielleicht der Prozess, in die es gehen muss. Also sie reden dann wohl mit YouTube und YouTube hat halt gesagt, okay, wir lassen das jetzt nochmal prüfen und das ist jetzt wohl in Amerika gerade under Review, ob der Strike nicht vielleicht weggenommen wird und das Video wird halt einfach nur gelöscht ohne den Strike. Haben sie dem nicht noch eine zusätzliche Info gegeben? Genau, und jetzt kommt nämlich das richtig Weirde, was er da in dem Stream raushaut, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er das hätte sagen sollen oder ob das überhaupt stimmt. Also es ist so ein bisschen skurril. Also erst bringt er zwei Sachen durcheinander und sagt, ich verstehe nicht, warum das Video gestrikt wurde. Es wurde nämlich als für Werbetreibende geeignet eingestuft, was ja zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Es sind auch völlig unterschiedliche Leute, die das reviewen und völlig unterschiedliche Mechanismen. Also es hat nichts damit zu tun, dass YouTube sagt, das ist werbefreundlich und dass sie sagen, so, es verstößt gegen die Guidelines. Da ist natürlich ein gewisser Widerspruch drin. Ja, klar. Aber das ist die Leute sich fragen, was ist denn jetzt los? Ein anderes Ding. Also er sagt dann, Geld damit verdienen ist okay. Aber nur so lange, bis bei YouTube jemand sagt, jetzt gefällt uns das. Ja, und aber nicht auch, mehr. Auch diese Reviews können ja mal Fehler machen. Das ist ja, also im Zweifel ist es im ersten Fall eine Maschine und die kann Fehler machen und im zweiten Fall ist es ein Mensch und ein Mensch kann auch Fehler machen. Also es ist in beiden Fällen ist das nicht unfehlbar. Nicht, wenn dieser Mensch mehr Montana Black heißt. Dann sagt er irgendwas, was richtig skurril ist. Und zwar sagt er, die wollen niemanden, der viel Reichweite hat. Ich habe ganz schnell ganz viel Reichweite bekommen. Und das ist dann gefährlich für die, weil ich könnte etwas sagen, für das YouTube dann gerade stehen muss. Und dann dachte ich so, was meint er denn? Also, dass er irgendwie YouTube kritisiert? Und was macht er jetzt gerade das Jörg Sprave-Argument, dass YouTube ihn mundtot machen will und dass sie ihn deswegen strike? Was ist das schon wieder für eine weirde Verschwörungstheorie? Und dann sagt er aber als nächstes, ich habe ja schon lange nichts mehr Politisches gesagt. Ich bin ja einer, der eigentlich sehr wenig seine Meinung sagt. Also sozusagen, er sagt dann so, dass er sagt, dass YouTube quasi Angst haben könnte, dass er mit seiner großen Followerschaft irgendwas politisch Kontroverses sagen könnte. Mhm. War auch irgendwie weird. Und dann sagt er, dass sein Management ihm gesagt hat, dass YouTube eventuell ab 2020 von ihm fordern will, dass sie jedes Video manuell vorher freigeben. Hä? Ja, also das habe ich ja noch nie gehört. Dass er seine Videos an YouTube schicken muss und YouTube dann sagt, darfst du hochladen? Der Witz ist nicht gut. Oder darfst du nicht hochladen? Ja. Und dann meinte er, bist du er stellt unsympathisch. Sich, er stellt sich das vor wie ein Placement, wo man ja auch öfter eine Freigabe kriegen soll, wo die Marke sagt, so ja, du hast unsere Anforderungen erfüllt, für die wir dich bezahlen. Nur, dass es in dem Fall halt keine klaren Anforderungen gibt, sondern YouTube einfach sagt, finden wir gut, finden wir nicht gut. Und das finde ich sehr skurril, weil davon habe ich noch nie gehört. Nee, noch nie. Das würde, glaube ich, also andersrum, es gibt tatsächlich Fälle, wo YouTube Videos abnimmt, und zwar sind Videos, die im YouTube-Space gedreht werden. Da muss YouTube sich halt irgendwie rechtlich absichern, weil sie sagen so, okay, das würde halt mit unseren Weil hier ist er da ja eingezogen. Sachen, keine Ahnung. Da nehmen sie quasi nur ab, dass quasi eben gegen keine Richtlinien verstoßen wird. Ich meine, das würden sie in dem Fall wahrscheinlich auch machen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil YouTube ja sogar als Plattform eigentlich immer wieder genau das nicht möchte. Nämlich, wenn sie anfangen, so eine Sache, die mit TikTok diese Woche groß im Ding war, dass wenn sie sagen, wir nehmen etwas ab, dann sind sie ja Sender und nicht mehr auf einer Plattform. Ja. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass vielleicht sein Management ihm das gesagt hat, weil sein Management auch die Videos abnehmen will. Und dann so, wenn der Typ uns noch einen dritten Strike reinhaut, dann verlieren wir einen unserer größten Creator. Lass dem mal sagen, YouTube, der muss seine Videos abnehmen. Und in Wirklichkeit sitzt da irgend so ein Manager, der dann sagt so, nö, das musst du rausschneiden. Das hat uns YouTube hat gerade angerufen. Ja, die haben gesagt, das ist nicht okay, dass du da das gesagt hast. Schneid es mal bitte raus. Ich finde das so skurril. Auf der anderen Seite, ich könnte mir auch vorstellen, dass YouTube halt sagt, hey, pass auf, du machst gerade so viel Scheiße. Weiß ich nicht, aber vielleicht, dass sie sagen so, pass auf, wir haben zwei Optionen, liebes Management. Wir wollen ihm natürlich irgendwie helfen, aber hey, also entweder wir entziehen dem Kanal den Partnerstatus, weil er halt so oft gegen die Guidelines verstößt, oder ihr sagt uns, pass auf, der macht das nicht mehr und im Zweifel, aber das kann ich mir nicht vorstellen, das habe ich noch nie gehört. Das finde ich sehr skurril, dass er das sagt und dann auch noch gemischt mit dieser komischen Verschwörungstheorie, wo er vorher sagt, die wollen niemanden haben, der viel Reichweite haben kann und unangenehme Sachen sagt. Sein eigener Kumpel Inscope hat doch genauso eine Riesenreichweite und der kann doch machen, was er will. Also ich glaube, er hat halt, also vielleicht sagt er das auch, ist das so als Troll. Ja, oder vielleicht sagt er das der Community gegenüber, in der Hoffnung, dass sie dann mehr sympathisieren, weil sie dann wieder sagen, ach, YouTube-Zensurmaschine, die striken dich nur, weil sie dich klein halten wollen. Oder ganz weird. Also richtig skurril. Sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was da noch irgendwie jetzt so passiert, ob das noch mal irgendwie Thema wird bei ihm, weil, ja, also hat mich sehr verwundert. Ja, das war's mit der Folge für diese Woche. Bis dann. Nächste Woche. Tschüss. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.